Abschnitt 22 von Andersens Märchen, Ergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rebecca Braunert-Plankert. Andersens Märchen, Ergänzungsband von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Guido Höller. Der Sohn des Pförtners, Teil 1. Die Generalsfamilie wohnte im ersten Stockwerk, die Pförtnerfamilie wohnte im Keller. Es war ein großer Abstand zwischen beiden Familien, das ganze Erdgeschoss und die Rangordnung. Aber unter demselben Dach wohnten sie doch, mit der Aussicht auf dieselbe Straße und denselben Hof. Auf diesem befand sich ein Rasenplatz mit einem blühenden Akazienbaume, das heißt, wenn er blühte, und unter demselben saß zuweilen die geputzte Amme mit dem noch mehr geputzten Generalskinde, der kleinen Emilie. Vor ihr tanzte mit bloßen Füßen der kleine Sohn des Pförtners mit den großen braunen Augen und dem dunklen Haar, und das Kind lachte ihm zu und streckte seine kleinen Hände nach ihm aus. Sah es der General aus seinem Fenster, so nickte er zu ihnen hinunter und sagte, charmant. Die Generalin aber, die noch so jung war, dass sie fast die Tochter ihres Mannes erster Ehe sein konnte, sah niemals aus dem Fenster auf den Hof hinaus. Sie hatte den Befehl gegeben, dass der kleine Knabe der Kellerleute wohl mit ihrem Kinde spielen, es aber niemals anfassen dürfte. Und die Amme befolgte genau den Befehl der gnädigen Frau. Und die Sonne schien zu ihnen ins erste Stockwerk und zu den Leuten in den Keller hinein. Der Akazienbaum trieb Blüten, sie fielen ab und neue kamen im nächsten Jahre. Der Baum blühte und der kleine Sohn des Pförtners blühte. Er sah aus wie eine frische Tulpe. Die kleine Tochter des Generals wurde fein und bleich wie das hellrote Blatt der Akazienblüte. Nun kam sie selten zu dem Baume hinunter. Sie schöpfte frische Luft im Wagen. Sie fuhr mit ihrer Mama aus und nickte jedes Mal Pförtners Georg zu, ja, warf ihm Kusshände zu, bis die Mutter ihr sagte, dass sie zu groß dafür wäre. Eines Vormittags sollte er dem General die Briefe und Zeitungen bringen, die am Morgen in die Pförtnerstube gelegt worden waren. Während er die Treppe hinauf an der Sandkammer vorüberging, hörte er dort etwas klagen. Er glaubte, dass es ein Küchlein wäre, das winselte, aber es war die kleine Tochter des Generals in Tüll und Spitzen. »Sage es Mama und Papa nicht, sonst werden sie böse.« »Was gibt es denn, kleines Fräulein?« fragte Georg. »Es brennt alles«, sagte sie. »Alles steht in hellen Flammen.« Georg öffnete die Tür zu dem kleinen Kinderzimmer. Die Gardinen waren beinahe verbrannt. Das Gardinenbrett stand in Glut und Flammen. Georg sprang auf, riss es herab und rief Leute herbei. Ohne ihn wäre ein Hausbrand entstanden. Der General und die Generalin examinierten die kleine Emilie. »Ich nahm nur ein einziges Streichholz«, sagte sie. »Da brannte es gleich und die Gardinen brannten auch gleich. Ich spuckte, um es zu löschen. Ich spuckte, was ich konnte, aber ich hatte nicht Spucke genug. Und da lief ich weg und versteckte mich, denn Papa und Mama würden böse werden.« »Du spucktest«, sagte der General. »Was ist das für ein Wort? Wann hast du gehört, dass Papa und Mama spucken sagen? Das hast du aus dem Keller herausgebracht.« Aber der kleine Georg erhielt ein 4-Schilling-Stück. Es wanderte nicht zum Bäcker, sondern in den Spartopf, und bald waren so viele Schillinge darin, dass er sich einen Tuschkasten kaufen und seine Zeichnungen anmalen konnte. Und er hatte viele. Es war, als ob sie nur so aus Bleistift und Fingern hervorkamen. Die ersten angemalten Bilder schenkte er der kleinen Emilie. »Charmant«, sagte der General. Selbst die Generalin räumte ein, dass man deutlich sähe, was der Kleine sich gedacht hätte. Genie hat er. Diese Worte brachte die Pförtnersfrau mit in den Keller hinunter. Der General und seine Frau waren vornehme Leute. Sie hatten 2 Wappen auf ihrem Wagen, für jeden eins. Die Generalin hatte es auf jeglichem Stückzeug, draußen und drinnen, auf ihrer Nachthaube und ihrem Nachtgewand. Es war ein kostbares Wappen, das ihr Vater für blanke Taler gekauft hatte, denn er war nicht mit demselben geboren und sie auch nicht. Sie war zu früh gekommen, 7 Jahre vor dem Wappen. Daran konnten sich die meisten Leute erinnern, die Familie freilich nicht mehr. Das Wappen des Generals war alt und groß. Unter einer solchen Bürde konnte es wohl in einem Menschen knacken, der steif vor Stolz war. Und nun gar 2 Wappen. Und es knackte in der Generalin, wenn sie stolz und steif zum Hofball fuhr. Der General war alt und grau, aber er saß gut zu Pferde. Das wusste er, und er ritt jeden Tag aus, mit einem Reitknecht in geziemendem Abstand hinter sich. Kam er in eine Gesellschaft, so war es, als ob er hoch zu Ross angeritten käme. Und Orden hatte er so viele, dass es schier unbegreiflich war, aber es war nicht seine Schuld. Noch sehr jung war er Offizier geworden und hatte die großen Herbstmanöver mitgemacht, welche in friedlichen Zeiten über die Truppen abgehalten werden. Aus dieser Zeit stammte eine Anekdote, die einzige, die er zu erzählen hatte. Sein Unteroffizier hatte einen der Prinzen abgeschnitten und gefangen genommen, und er musste nun mit einem kleinen Trupp gefangener Soldaten, selbst ein Gefangener, hinter dem General in die Stadt reiten. Das war ein unvergessliches Ereignis, das stets Jahre hindurch von dem General wiedererzählt wurde, genau mit denselben denkwürdigen Worten, die er gesagt hatte, als er dem Prinzen den Degen wieder überreichte. »Nur mein Unteroffizier konnte eure Hoheit gefangen nehmen. Ich niemals.« Und der Prinz antwortete, »Sie sind unvergleichlich.« In einem wirklichen Kriege war der General nie gewesen. Als dieser durch die Lande ging, ging er die diplomatische Laufbahn durch 3 ausländische Höfe. Er sprach Französisch, so dass er fast seine Muttersprache vergaß, er tanzte gut und ritt gut. Da wuchsen Orden auf seinem Rocke ins Unbegreifliche und die Schildwachen präsentierten vor ihm. Eins der schönsten Mädchen präsentierte auch vor ihm und wurde Generalin. Sie bekamen ein kleines, reizendes Kind, das wie vom Himmel heruntergefallen kam, so reizend war es. Der Sohn des Pförtners tanzte vor ihm im Hofe, sobald es unterscheiden konnte, und verehrte ihm alle seine gezeichneten und angemalten Bilder, und sie besah sie, freute sich an ihnen und riss sie in Stücke. Sie war so fein und niedlich. »Mein Rosenblatt«, sagte die Generalin, »du bist für einen Prinzen geboren.« Der Prinz stand schon vor der Tür, aber sie wusste es nicht. Die Menschen sehen nicht weit über die Türschwelle hinaus. »Vor einigen Tagen hat unser Junge wahrhaftig ein Butterbrot mit ihr geteilt«, fügte die Pförtnersfrau. »Es war weder Käse noch Fleisch darauf, aber es schmeckte ihr, als ob es Rindsbraten wäre.« Das Haus würde in allen Grundfesten gebebt haben, wenn die Generalin diese Mahlzeit gesehen hätte. Aber sie sah nichts. Georg hatte sein Butterbrot mit der kleinen Emilie geteilt. Gern hätte er sein Herz mit ihr geteilt, wenn es ihr nur Freude gemacht hätte. Er war ein guter Junge, er war aufgeweckt und klug. Er ging nun in die Abendschule der Akademie, um dort richtig zeichnen zu lernen. Die kleine Emilie ging auch in der Wissenschaft vorwärts. Sie sprach mit ihrer Bonne Französisch und hatte einen Tanzmeister. »Ostern soll Georg konfirmiert werden«, sagte die Pförtnersfrau. So weit war Georg. »Am vernünftigsten wäre es, wenn er in die Lehre käme«, sagte der Vater. »Ein ordentliches Handwerk sollte er lernen, und wir wären eine Sorge los.« »Er müsste doch nachts bei uns schlafen«, sagte die Mutter. »Denn es ist nicht leicht, einen Meister zu finden, der ihn ganz zu sich nimmt. Kleider müssen wir ihm sowieso geben. Das bisschen Essen, das er kostet, wird wohl auch noch zu erschwingen sein. Er ist ja mit gekochten Kartoffeln zufrieden. Freies Lernen hat er. Lass ihn nur seinen Weg gehen. Du sollst sehen, dass wir noch Freude an ihm erleben. Der Professor sagt es auch.« Der Konfirmationsanzug war fertig. Die Mutter hatte ihn selbst genäht, aber ein Flickschneider hatte ihn zugeschnitten, und er schnitt gut zu. Wäre er besser gestellt gewesen und hätte er eine Werkstätte und Gesellen halten können, so wäre er sicherlich Hofschneider geworden. Die Kleider waren fertig und der Konfirmand war fertig. Georg erhielt zur Konfirmation eine große, tombackene Uhr von einem Paten, dem alten Faktotum eines Flachshändlers, dem reichsten seiner Gevatter. Die Uhr war alt und erprobt, sie ging stets vor, aber das ist besser, als wenn sie nachgeht. Es war ein kostbares Geschenk und von der Generalsfamilie kam ein Gesangbuch in Safian. Das schickte das kleine Fräulein, dem Georg seine Bilder verehrt hatte. Vorn im Buch standen ihre beiden Namen und wohlgeneigte Gönnerin. Es war nach dem Diktat der Generalin geschrieben und der General hatte es durchgelesen und charmant gesagt. »Das ist wirklich eine große Aufmerksamkeit von einer so vornehmen Herrschaft«, sagte die Pförtnersfrau, und Georg musste sich in seinem Konfirmationsanzuge und mit dem Gesangbuch vorstellen und sich bedanken. Die Generalin saß in Schals eingehüllt. Sie hatte ihre großen Kopfschmerzen, die sie immer hatte, wenn sie sich langweilte. Sie sah sehr freundlich auf Georg und wünschte ihm alles Gute und niemals ihre Kopfschmerzen. Der General war im Schlafrock, trug eine Mütze mit Troddel und rotschäftige russische Stiefel. Er ging dreimal in Gedanken und Erinnerungen versunken im Zimmer auf und nieder, stand dann still und sagte, »Der kleine Georg ist nun also ein christlicher Mann geworden. Werde auch ein braver Mann und ehre deine Obrigkeit. Du kannst dann einst als alter Mann sagen, dass diesen Spruch dich der General gelehrt hätte.« Das war die längste Rede, die der General jemals gehalten hatte, und er kehrte wieder in seine Reserve zurück und sah vornehm aus. Doch von allem, was Georg hier oben sah und hörte, behielt er das kleine Fräulein Emilie am klarsten im Gedächtnis. Wie reizend war sie, wie sanft, wie fein, wie schwebte sie dahin. Sollte sie gezeichnet werden, so müsste es in einer Seifenblase sein. Es war ein Duft in ihren Kleidern, in ihrem krausen gelben Haar, als wäre sie ein jüngst aufgeblühter Rosenstrauch. Und mit ihr hatte er einst sein Butterbrot geteilt. Sie hatte es mit Appetit verzehrt und ihm bei jedem Mundvoll zugenickt. Ob sie sich daran noch erinnerte? Ja, sicherlich, zur Erinnerung daran hatte sie ihm ja das schöne Gesangbuch gegeben. Und nach Neujahrsvollmond war es sein erstes, dass er mit einem Stück Brot und einem Schilling ins Freie ging. Hier schlug er das Buch auf, um zu sehen, welchen Gesang er träfe. Es war ein Lob- und Danklied, und er schlug es nochmals auf, um zu sehen, was der kleinen Emilie beschieden sein würde. Er nahm sich in Acht, das Buch nicht bei den Sterbeliedern aufzuschlagen, und deshalb griff er gerade zwischen Tod und Begräbnis hinein. Es hatte ja sicherlich keine Bedeutung, aber er war doch ärgerlich, als das reizende kleine Mädchen sich bald darauf zu Bett legte. Jeden Mittag hielt der Wagen des Arztes vor der Tür. »Sie behalten Ihr Kind nicht«, sagte die Pförtnersfrau. »Gott weiß es, wen er haben will.« Aber sie behielten es doch, und Georg zeichnete Bilder und schickte sie ihr. Er zeichnete das Schloss des Zaren, den alten Kreml in Moskau. Genau so stand es da mit Türmen und Kuppeln, die wie riesige grüne und vergoldete Gurken aussahen, wenigstens auf Georgs Zeichnung. Das machte der kleinen Emilie große Freude, und im Laufe der Woche schickte Georg noch ein paar Bilder hinauf, allesamt Gebäude, denn dabei konnte er sich so mancherlei innerhalb der Türen und Fenster denken. Er zeichnete ein chinesisches Haus mit einem Glockenspiel durch alle 6 Etagen, er zeichnete 2 griechische Tempel mit schlanken Marmorsäulen und einer Treppe ringsherum, er zeichnete eine Kirche aus Norwegen, man konnte sehen, dass sie ganz aus Balken bestand, die behauen und seltsam gestellt waren. Jede Etage sah aus, als ob sie auf Wiegehölzern stände. Am schönsten aber war das Blatt mit dem Schlosse der kleinen Emilie, wie er es nannte. So sollte sie wohnen. Georg hatte es ganz allein ausgedacht und zu dem Schlosse alles genommen, was er an allen anderen Gebäuden am schönsten gefunden hatte. Es hatte behauene Balken, wie die norwegische Kirche, Marmorsäulen, wie der griechische Tempel, ein Glockenspiel in jeder Etage und die allerhöchste Kuppel war grün und vergoldet wie auf dem Kreml des Zaren. Es war ein richtiges Kinderschloss. und unter jedem Fenster stand geschrieben, wozu der Saal oder das Zimmer dienen sollte. Hier schläft Emilie, hier tanzt Emilie und hier spielt sie Besuch. Es war lustig anzusehen und es wurde angesehen. Charmant, sagte der General. Aber der alte Graf, denn er war ein alter Graf, welcher noch vornehmer als der General war und selbst ein Schloss und ein Herrenhaus hatte, sagte nichts. Er hörte, dass es von dem kleinen Sohn des Pförtners erdacht und gezeichnet wäre. Nun, so klein war er ja nicht. Er war konfirmiert. Der alte Graf sah auch die anderen Bilder und hatte so seine Gedanken dabei. Eines Tages war das Wetter wirklich grau, nass, entsetzlich. Aber der Tag war zu einem der hellsten und schönsten für den kleinen Georg. Der Professor der Akademie rief ihn zu sich hinein. »Höre, lieber Freund«, sagte er, »lass uns ein wenig zusammen plaudern. Gott hat dir recht gute Fähigkeiten gegeben, aber er hat dich auch gute Menschen finden lassen. Der alte Graf, der hier an der Ecke wohnt, hat mit mir über dich gesprochen. Ich habe deine Bilder gesehen. Wir wollen einen Strich darüber machen. An ihnen ist viel zu bessern. Aber du kannst zweimal die Woche in meine Zeichenstunde kommen. Dann wirst du sie einst besser machen können. Ich glaube, dass in dir mehr von einem Baumeister als von einem Maler steckt. Doch du hast Zeit genug, dir das zu überlegen. Für heute gehe aber zu dem alten Grafen an der Ecke und danke Gott für diesen Mann. An der Ecke stand ein großes Haus, über den Fenstern standen in alter Zeit aus Stein gehauene Elefanten und Dromedare. Aber der Graf liebte am meisten, was die neue Zeit Gutes gebracht hatte, gleich viel, ob es aus dem ersten Stockwerk, aus dem Keller oder der Dachkammer kam. »Ich glaube«, sagte die Pförtnersfrau, »dass die Menschen, je vornehmer sie sind, desto weniger sie haben. Wie reizend, wie einfach ist der alte Graf und er spricht wahrhaftig nicht anders als du und ich. Das können Generals nicht. War nicht auch Georg gestern rein weg vor Entzücken über das reizende Benehmen des Grafen? Und heute bin ich es, nachdem ich mit dem mächtigen Mann gesprochen habe.« War es nun nicht gut, dass wir Georg nicht zu einem Handwerker in die Lehre getan haben? Fähigkeiten hat er. Aber er muss auch von außen Hilfe haben, sagte der Vater. Die hat er nun erhalten, sagte die Mutter. Der Graf sagte es mit klaren, deutlichen Worten. Aber es geht doch von der Generalsfamilie aus, sagte der Vater. Ihnen müssen wir auch danken. Das können wir tun, sagte die Mutter. Aber ich glaube nicht, dass wir ihnen viel zu danken haben. Gott will ich danken. Und ihm will ich auch danken, wenn er die kleine Emilie wieder gesund macht. Es ging vorwärts mit ihr und es ging vorwärts mit Georg. Im Laufe der Jahre erhielt er die kleine silberne Medaille und später auch die große. Es wäre doch besser, wenn er zu einem Handwerker in die Lehre gekommen wäre, sagte die Pförtnersfrau und weinte. Dann hätten wir ihn doch behalten. Was soll er in Rom? Ich sehe ihn niemals wieder, selbst wenn er wiederkommt. Aber er kommt nicht wieder, das liebe Kind. Aber es geschieht doch zu seinem Glück und seinem Ruhm, sagte der Vater. Ja, großen Dank, lieber Freund, sagte die Mutter. Du sprichst anders, als du denkst. Du bist ebenso betrübt wie ich. Und es hatte seine Richtigkeit, sowohl mit der Betrübnis als mit der Abreise. Es wäre ein großes Glück für den jungen Menschen, sagten alle Leute. Und es wurde Abschied genommen, auch von der Generalsfamilie. Aber die gnädige Frau zeigte sich nicht. Sie hatte ihre großen Kopfschmerzen. Der General erzählte ihm zum Abschied seine einzige Anekdote, was er dem Prinzen gesagt hatte, und dass der Prinz zu ihm gesagt hatte, »Sie sind unvergleichlich«, und er reichte Georg seine Hand, seine welke Hand. Emilie reichte Georg auch ihre Hand. Sie sah fast traurig aus, aber Georg war doch am traurigsten. Die Zeit vergeht, wenn man zu tun hat. Sie vergeht auch, wenn man nichts zu tun hat. Die Zeit ist gleich lang, aber nicht gleich nutzbringend. Für Georg war sie nutzbringend und gar nicht lang, außer wenn er an die daheim dachte. Wie ging es wohl oben und unten? Ja. Deswegen wurde geschrieben, und man kann gar viel in einen Brief legen. Den hellen Sonnenschein und die finsteren, schweren Tage. Die lagen in dem Briefe, der meldete, dass der Vater gestorben und die Mutter allein zurückgeblieben wäre. Emilie wäre ihr ein Engel des Trostes gewesen. Sie wäre zu ihr hinuntergekommen. Ja, das schrieb die Mutter. Und sie fügte über sich hinzu, dass es ihr gestattet war, den Pförtnerposten zu behalten. Ende von Der Sohn des Pförtners, Teil 1.